und die Menschen kamen sich vor wie die einzigen Überlebenden. Sie sagten kaum etwas, denn sie hatten sich nichts anderes zu sagen, als einander einfach anzulächeln. Und so kam es, dass die meiste Zeit über eine besondere Stimmung herrschte, wie sie der wahrgenommen haben mag, der einmal unter einer solchen Gruppe von Überlebenden oder sogar selbst einer derselben gewesen war. Darunter auch ein gewiss einfacher Mann, dessen Aussehen dem aller hier Versammelten glich, der uns anschaute und mit der freundlichsten Stimme, die man sich nur denken kann, sagte: Ich bin ein Idiot. Die Hauptsache ist aber, dass ich lebe. Es war jener Satz, der die Katastrophe zuvor ausgelöst hatte. Und jetzt, unter diesen Umständen gesprochen, hatte er sogar recht damit. One becomes that which one thinks. This is eternal mystery. Mehr müssen wir ja nicht wissen. Mehr müssen wir nicht wissen. Oh, ich sagte Apfel. Mehr müssen wir ja nicht wissen. Wir gehen dorthin. Wir kennen ja die Richtung. Wir kennen ja die Richtung. Es ist die Abenddämmerung der Zivilisation. Man begann damit, das radioelektrische Echo aus der Richtung des Sagittarius aufzufangen, in 2.250.000 Kilometer Entfernung, das nach 15 Sekunden zurückkehrt, und ein anderes, erheblich verwischteres, aus einer Entfernung von Millionen von Lichtjahren. Aber man wusste noch nicht recht, was man damit anstellen sollte. Auf Schaltung. Joint Galactical Company präsentiert Die Maschine. Das Heulen des Hundes antwortet dem Heulen des Windes. Wir bringen heute... Maschine Nummer 9. Der Mensch besitzt das radiotelepathische Bewusstsein eines Wesens, dessen Gegenwart er noch nicht voll wahrgenommen hat. Schon jetzt reicht unser Sehen und Hören über die Organe des Sehens und Hörens hinaus. Die Empfänglichkeit unserer Sinnesorgane, die Wachheit des Bewusstseins. Maschine Nummer 9 hat alle Eigenschaften eines lebendigen Geistes. Maschine Nummer 9 reagiert gleichermaßen genau auf die Gedanken wie auf Gefühlsempfindungen. Maschine Nummer 9 sendet Testbilder. Can we still survive without the machine? How many of us could make it? Can we still survive without the machine? How many of us could make it? Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9, Maschine Nummer 9. Im Gegensatz zum Radiogerät, das nur etwa 40% seiner eigentlichen Kapazität erreicht und ausstrahlt, könnte man diese Maschine Maschine zur Beschaffung der restlichen 60% nennen. Das Radiogerät ist mit Hilfe eines neurologischen Computers sehr leicht in eine Maschine. Nummer 9 umzubauen. Töne dieser Maschine sind die auf Wiedergabe gestellten Reflexe, die vom Gehirnzentrum ausgehen. Die Sprache dieser Maschine ist der auf Wiedergabe gestellte Zwischenraum zwischen einer Frage und einer Antwort. Maschine Nummer 9 antwortet nicht, sondern sendet. Ein freier Mann benutzt diese Maschine. Und er bewegt sich durch die Zeit. Verfügt über sogenannte akustisch wahrnehmbare Abrufzellen. Dem Mechanismus der alten Erinnerung vergleichbar, diese Zellen senden unentwegt. Aber viele Dinge treten ständig in den Sinnenbereich ein, ohne bemerkt zu werden, da sie dem Zeitsprung auf ein menschliches Leben zum Opfer fallen. Das führt zu einer reduzierten Leistung von der Wahrnehmung dessen, was wahrnehmbar ist. Dieser reduzierten Leistung wurde ein Gerät angepasst, das den Namen Radio nicht verdient. Maschine Nummer 9 arbeitet mit dem Prinzip der Anziehung, die Reise durch die Zeit im freien Fall. Sie ist eine Zeitmaschine. Als würde der Körper einen elektronischen Filmstreifen berühren und das Knistern der Kontaktfunken wird gespeichert und wiedergegeben auf Abruf. Es soll gelernt werden, allem, was wir hören, Aufmerksamkeit zu schenken. Diese Galaxis wird von so vielen verschiedenen Lebewesen bewohnt, dass selbst ihre fortgeschrittene Technik sie nicht vereinen kann. Dieser Satz wird durch die Annahme eines einzigen materiellen Körpers widerlegt, der ihre Vereinigung möglich macht. Maschine Nummer 9 ist diese Annahme, auf eine Sinneswahrnehmung bezogen, aber auf keine Sinneswahrnehmung beschränkt. Der menschliche Körper besitzt 9 Türen. Ein Arsch, ein Sexorgan, ein Mund. 2 Nasenlöcher, 2 Ohren, 2 Augen. Es gibt keinen besseren Test als diesen. Koppeln Sie sich mit der augenblicklich vorhandenen elektronischen Symmetrie. Gegebenenfalls ist vorher der Kopf zu entriegeln. Genau, drücken Sie Ihren Knopf in den Schlitz der gewünschten Bandgeschwindigkeit ein, so lange, bis die Spulen nicht mehr abgehoben werden können. Es ist gleichgültig, ob ein vollkommen neues oder ein bereits bespieltes Tonband Verwendung findet. Erhöhe die Laufgeschwindigkeit eines so verwendeten Kopfes bis zu einem Punkt größter Ruhe. Oh nein. Das innere Depot. Handhabung tritt der gewünschte Effekt ein. Vollkommen Neues oder bereits Bespieltes wird sich bald in nichts mehr voneinander unterscheiden. Fehlerhafte Benutzung dieser Maschine führt zu endlosem Schmerz und Irrtum. Paracelsus sagt, alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht das ein Ding, kein Gift ist. Es ist ein Machtkampf geworden. Ein Machtkampf über die Beherrschung des menschlichen Bewusstseins. Stellen Sie sich vor, Sie sind der einzige Überlebende. Ein zufälliger Stoß gegen eine zerbrochene Scheibe. Es ist einfach, nicht wahr? Wir haben eine gemeinsame instinktive Erfahrung, Sie und ich. Wir filtern die Realität durch Schirme, die aus den Gedanken zusammengesetzt sind. Ich werde versuchen, es in Worten der Außenwelt zu erklären. Diese Gedankensysteme werden von der Sprache begrenzt. Das heißt, die Sprache formt drinnen, in denen sich unsere Gedanken bewegen müssen. Unser Erinnerungsvermögen ist eine zweite, oft noch fürchterlichere Begrenzung. Wir müssen beides zerbrechen, wenn wir neue Gültigkeitsformen suchen. Wir werden uns an andere Sprachen erinnern, in einer Zeit, die keine Erinnerung mehr nötig hat. Ein Leben, das unseren Alltag vernichtet. Eine Abenteuerreise durch alle Öffnungen des Körpers, hindurch in einer Sprache, deren Kommunikationswert alle Laute einschließt. Das Leben draußen ist ein großes Fernsehprogramm und die Leute draußen sind die Zuschauer. Das Leben draußen ist ein großes Fernsehprogramm und die Leute draußen sind die Zuschauer. Draußen versucht man, sich auf ihre Seite zu stellen, um nicht besiegt zu werden. Draußen versucht man, sich auf ihre Seite zu stellen, um nicht besiegt zu werden. Einige sagen, Maschine Nummer 9 gibt es nicht und ihre Beschreibung diene nur zur weiteren Verwirrung der arbeitenden Bevölkerung. Andere sagen, es gibt Maschine Nummer 9 mit allen genannten Eigenschaften wirklich. Dann allerdings hat erst die Behauptung, Maschine Nummer 9 sei zur Verwirrung der Bevölkerung geschaffen, eben diesen verwirrenden Effekt. Alle Welt, höre meine letzten Worte. Hört ihr Ämter, Syndikate und Regierungen der Erde und ihr Machtmächte, hinter denen in irgendwelchen Apporten abgeschlossenen Schmutzgeschäften, mit denen ihr euch nehmt, was euch nicht gehört, mit denen ihr den Boden unter ungeborenen Füßen verschachert, hört! Was ich zu sagen habe, gilt für alle. Niemand ist ausgeschlossen. Frei für alle, die zahlen. Frei für alle, die mit Schmerzen zahlen. Was jagte euch in die Zeit? Was trieb euch in eure Körper? Hinein in den Scheißdreck auf ewig? Wollt ihr dort bis in alle Ewigkeit bleiben? Hört und seht oder bleibt auf ewig in der Scheiße verdammt. Ich werde es euch sagen. Das Wort. Das Wort. In den Dreck jagt es euch auf ewig. Vertreibt es auf ewig. Vertreibt das Wort das auf ewig aus der Zeit. Vertreibt das Wort dir auf ewig aus dem Körper. Vertreibt das Wort das auf ewig aus dem Dreck. Alle aus der Zeit in das All. Auf ewig. Kein Ding, das ihr zu fürchten braucht. Es gibt kein Wort. Gegebenenfalls annulliere ich all eure Worte für immer. The address of the Society for the Advancement of Nonverbal Communication is Grimes Posnick, Box 55, Nedosia, Kansas, USA 66757. It's midnight in Europe. It's midnight in Europe. It's midnight in Europe. It's midnight in Europe. Im Türspalt steht hier plötzlich ein alter Bekannter gegenüber. Auf deinem kleinen, einsamen Kanal neben einer Tasse kalten, schwarzen Kaffees, auf dem die Fliegen sitzen. Vom Atlantischen Ozean die Rede ist, sagt der Vater, ja, der Ozean, der Ozean. Das Kind kratzt sich am Arsch und die Mutter kriegt davon eine Wunde im Gehirn. Als der Morgen kam, war es, als sei nur eine Nacht vergangen. Thank you. Meanwhile, in Florida. Das ist so. Immer alles. Währenddessen in Florida. Immer alles machen die. Herrlich. Herrlich, herrlich. Mm. Herrlich. Hört sich an wie Titos Swimmingpool. Ich blieb, was ich immer war. Eine Figur am Rande der Ereignisse.